du nicht willst und tust so das, was sie von dir wollen, verbiet dich. Fühl sie heute Nacht. Sie nehmen dich gar nicht ernst. Du bist doch nur ein Stück Dreck für sie. So wird es immer sein. Was tust du in einer Welt, in der du tust, was dir nicht gefällt? Verbieg dich und gib dich auf. Was tust du in einer Welt, in der du tust, was dir nicht gefällt? Verbieg dich und gib dich auf. Don't you?